Freezy Trap, Xander MC, Kingdom T, Jogginghose im Club. Ich geh in Club Memory, geh zur Bar. Ich hab a Jogginghose, oh, das ist wunderbar. Die Eier bauen oben, wie angenehm. Meine Jogginghosen will im Club gern angesehen. Xander MC, das bekannte Genie. Jogginghose Clubstyle, was jeder hier sieht. Blau mit gelben Streifen, ich hab meine Marken. Ich schau auf mein Handy und druck auf die Tasten. Show ist ein Instrumentale fertig, CJB. CJ, deiner Leben ist Jeans, Alter, bist du wieder nix. Ich trag an Jogginghosen, du trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, wir trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, ich trag an Jogginghosen. Ich steh mit Jogginghosen im Club, das ist Banger-Style. Plötzlich finden Frauen ihre Männer nicht mehr geil. Die Party geht ab und der DJ pumpt mein Sound. Like ein Jogger, Gucci-Shirt, der Bass vibriert und es wird laut. Freezy Traps and MC und der Kingdom Team. Es ist egal, was du probierst, denn so wie ich wirst du nie. Du bist einer wie Jack Sparrow, bitte lass das mit Rap. Denn du schauspielerst nur und bist in Wirklichkeit ein Depp. Hast du ein Problem mit mir? Denn ich trag überall Jogginghosen. Damit Jogginghosen kann man jetzt in Clubs posen. Hey, der King, ja genau der den Style kritisiert. Ich von deinem Körper mir, trag nur Jogginghosen kapiert. Egal wo, egal wann, Pusher, Nike, Adidas und Armani. Jogginghosen im Club, besser als gar keine. Oldschool Hip ist vorbei, jetzt komm ich, da Dom T. Bring mich, bist du nur ein Wieg. Ich trag an Jogginghosen, du trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, wir trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, ich trag an Jogginghosen, Jogginghosen, ich trag an Jogginghosen, du trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, wir trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, ich trag an Jogginghosen. Ich trag an Mantel oder Jogginghosen. Ich trag die Hand an und krach mit den Hosen. Ich geh über die ich trag sie so gut und krieg gar nicht genug. Wann ich eine Schuppe in Jogginghosen fühle, mich so lässig, ich gefühlt mit der Zeig und mit dem Mutter so richtig. Ich trag an Jogginghosen, du trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, sie trag an Jogginghosen, wir trag an Jogginghosen.